Die Nordsee, 1825 bis 1826, erster Zyklus. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und zur Beteiligung an diesem Projekt gehen Sie zu LibriVox.org. Gelesen von J.C. Guan. Buch der Lieder von Heinrich Heine. Die Nordsee, 1825 bis 1826, erster Zyklus. 1. Krönung. Ihr Lieder, ihr, meine guten Lieder, auf und wappnet euch, lasst die Trompeten klingen und hebt mir auf den Schild dies junge Mädchen, das jetzt mein ganzes Herz beherrschen soll als Königin. Heil dir, du junge Königin, von der Sonne droben erreiß ich das strahlend rote Gold und webe daraus ein Diadem für dein gewährtes Haupt von der flatternd blauseidnen Himmelsdecke, worin die Nachtdiamanten blitzen, schneid ich ein kostbar Stück und häng es dir als Krönungsmantel um deine königliche Schulter. Ich gebe dir einen Hofstaat von steif geputzten Sonetten, sturzen Terzinen und höflichen Stanzen, als Läufer diene dir mein Witz, als Hofnarr meine Fantasie, als Herold die lachende Träne im Wappen, diene dir mein Humor. Aber ich selber, Königin, ich knie vor dir nieder und hülkend auf rotem Sammetskissen überreiche ich dir das bisschen Verstand, das mir aus Mitleid noch gelassen hat deine Vorgängerin im Reich. 2. Abenddämmerung. Am blassen Meeresstrande saß ich gedankenbekümmert und einsam. Die Sonne neigte sich tiefer und warf glührote Streifen auf das Wasser, und die weißen, weiten Wellen, von der Flut gedrängt, schäumten und rauschten näher und näher, ein seltsam Geräusch, ein Flüstern und Pfeifen, ein Lachen und Murmeln, Seufzen und Sausen, dazwischen ein wiegendlich heimliches Singen. Mir war, als hört ich verstohlene Sagen, uralte, liebliche Märchen, die ich einst als Narbe von Nachbarskindern vernahm, wenn wir am Sonnenabend auf den Treppensteinen der Haustür zum stillen Erzählen niederkauerten, mit kleinen, horchenden Herzen und neugierklugen Augen, während die großen Mädchen neben dürftenden Blumentöpfen gegenüber am Fenster saßen, Rosengesichter lächelnd und mondbeglänzt. 3. Sonnenuntergang. Die glühend rote Sonne steigt hinab in wetteraufschauernde, silbergraue Weltenmeer, Luftgebilde, rosig angehaucht, wallen ihr nach und gegenüber aus herbstlich dämmernden Wolkenschleiern. Ein traurig todblasses Antlitz bricht hervor der Mond, und hinter ihm Lichtfünkchen, nebelweit schimmern die Sterne. Einst an Himmel glänzten, ehrlich vereint, Luna die Göttin und Sol der Gott, und es wimmelten um sie her die Sterne, die kleinen, unschuldigen Kinder. Doch böse Zungen zischelten zwiespalt, und es trennte sich feindlich das hohe, leuchtende Ehrpaar. Jetzt am Tage in einsamer Pracht ergeht sich dort oben der Sonnengott, ob seiner Herrlichkeit angebetet und viel besungen von stolzen, glückgehärteten Menschen. Aber des Nachts am Himmel wandelt Luna, die arme Mutter mit ihren verwaisten Sternenkindern, und sie glänzt in stiller Wermut, und liebende Mädchen und sanfte Dichter wehen ihr Tränen und Lieder. Die weiche Luna, weiblich gesinnt, liebt sie noch immer dein schönen Gemahl. Gegen Abend, zitternd und bleich, lauscht sie hervor aus leichtem Gewölk und schaut nach dem Schneidenden schmerzlich und möchte ihm ängstlich rufen: Komm, komm, die Kinder verlangen nach dir. Aber der trotzige Sonnengott, bei dem Anblick der Gattin erglüht er in doppeltem Purpur vor Zorn und Schmerz, und unerbittlich eilt er hinab in sein flutenkaltes Wildverbett. Böse, zischelnde Zungen brachte also Schmerz und Verderben selbst über ewige Götter und die armen Götter oben am Himmel wandeln sie qualvoll, trostlos unendliche Bahnen und können nicht sterben und schleppen mit sich ihr strahlendes Elend. Ich aber, der Mensch, der niedrige Pflanzte, der Todbeglückte, ich klage nicht länger. 4. Die Nacht am Strande. Sternlos und kalt ist die Nacht, es gärt das Meer, und über dem Meer, platt auf dem Bauch, liegt der ungestalte Nordwind, und heimlich mit ächzend gedämpfter Stimme, wie in störriger Griesgram, der gut gelaunt wird, schwatzt er ins Wasser hinein und erzählt viel tolle Geschichten, Riesenmärchen, totschlaglaunig, uralte Sagen aus Norweg. Und das Wiechen, weitschallend, lacht er und heult er Beschwörungslieder der Edda, auch Runensprüche, so dunkeltrotzig und sauber gewaltig, dass die weißen Meerkinder hoch aufspringen und jauchzen, über Mut berauscht. Derweilen am flachen Gestade, über den Fluten befeuchteten Sand, schreitet ein Fremdling mit einem Herzen, das wilder noch als Wind und Wellen. Wo er hintritt, sprühen Funken und Nistern die Muscheln, und er hüllt sich fest in dem grauen Mantel und schreitet rasch durch die wehende Nacht, sicher geleitet vom kleinen Lichte, das lockend und lieblich schimmert, aus einsamer Fischerhütte. Vater und Bruder sind auf der See, und Mutter Seelen allein blieb dort, in der Hütte die Fischertochter, die wunderschöne Fischertochter, am Herde sitzt sie, und horcht auf des Wasserkessels ahnungssüßes, heimliches Summen, und schüttet nichterndes Reisig ins Feuer, und bläst hinein, dass die flackernd roten Lichter zauberlieblich widerstrahlen, auf das blühende Antlitz, auf die zarte, weiße Schulter, die rührend hervorlauscht, aus dem groben, grauen Hemde, und auf die kleine, sorgsame Hand, die das Unterröckchen fester bindet und die feine Hüfte. Aber plötzlich die Tür springt auf und es tritt hinein der nächtige Fremdling. Liebesicher ruht sein Auge auf dem weißen, schlanken Mädchen, das schauend vor ihm steht, gleich einer erschrockenen Lilie, und er wirft den Mantel zur Erde und lacht und spricht: Siehst du, mein Kind, ich halte Wort, und ich komme, und mit mir kommt die alte Zeit, wo die Götter des Himmels niederstiegen zu den Töchtern der Menschen, und die Töchter der Menschen umarmten und mit ihnen zeugten. Zeptertragende Königsgeschlechter und Helden, Wunder der Welt, doch staune, mein Kind, nicht länger ob meiner Göttlichkeit. Und ich bitte dich, koche mir Tee mit Rum, denn draußen war's kalt und bei solcher Nachtluft frieren auch wir ewigen Götter, und kriegen wir leicht den göttlichsten Schnupfen und einen unsterblichen Husten. 5. Poseidon. Die Sonnenlichter spielten über das weithin rollende Meer. Ferne auf der Reede glänzte das Schiff, das mich zur Heimat tragen sollte. Aber es fehlte am guten Fahrwind, und ich saß noch ruhig auf weißer Düne am einsamen Strand, und ich las das Lied vom Odysseus, das alte, das ewig junge Lied, aus dessen mir durchrauschten Blättern mir freudig entgegenstieg der Atem der Götter und der leuchtende Menschenfrühling und der blühende Himmel von Hellas. Mein edles Herz begleitete treulich den Sohn des Laertes in Irrfahrt und Drangsal, setzte sich mit ihm seelenbekümmert am gastlichen Herde, wo Königinnen Purpur spinnen und half ihm lügen und glücklich entrinnen auf Riesenhöhlen und Nymphenarmen, folgte ihm nach in kämmerischer Nacht und in Sturm und Schiffbruch und duldete mit ihm unsängliches Elend. Seufzend sprach ich: Du böse Poseidon, dein Zorn ist furchtbar und mir selber bangt ob der eigenen Heimkehr. Kaum sprach ich die Worte, da schäumte das Meer und aus den Wellen stieg das schilfbekränzte Haupt des Meergotts, und höhnisch rief er: Fürchte dich nicht, Poetelein, ich will nicht im geringsten gefährden dein armes Schiffchen und nicht dein liebes Leben beängstigen mit allzu bedenklichen Schaukeln, denn du, Poetelein, hast mich nie erzürnt. Du hast kein einziges Türmchen verletzt an Priamus heilige Feste, kein einziges Härchen hast du versenkt am Aug meines Sohns Polyphemus, und dich hat niemals Raten bestützt die Göttin der Klugheit Pallas Athene. Also rief Poseidon und tauchte zurück ins Meer, und über den groben Seemann schwitzt lachten unter dem Wasser Amphitrite, das plumpe Fischweib, und die dummen Tochter des Nereus. 6. Erklärung. Herangedämmert kam der Abend, wilde toste die Flut, und ich saß am Strand und schaute zu dem weißen Tanz der Wellen, und meine Brust schwoll auf wie das Meer, und sehnend ergriff mich ein tiefes Heimweh nach dir, du holdes Bild, das überall mich umschwebt und überall mich ruft, überall, überall, im Sausen des Windes, im Brausen des Meers und im Seufzen der eigenen Brust. Mit leichtem Rohr schrieb ich in dem Sand: Agnes, ich liebe dich, doch böse Wellen ergossen sich über das süße Bekenntnis und löschten es aus. Zerbrechliches Rohr, zerstiebender Sand, zerfließende Wellen, euch traue ich nicht mehr. Der Himmel wird dunkler, mein Herz wird wilder, und mit starker Hand aus Norwegs Wäldern reiß ich die höchste Tanne und tauche sie ein in des Ätnas glühenden Schlund und mit solcher feuergetränkten Riesenfeder schreib ich an die dunkle Himmelsdecke: Agnes, ich liebe dich. Jedwede Nacht lodert alsdann dort oben die ewige Flammenschrift, und alle nachwachsende Enkelgeschlechter lesen jauchzend die Himmelsworte: Agnes, ich liebe dich. 7. Nachts in der Kajüte. Das Meer hat seine Perlen, der Himmel hat seine Sterne, aber mein Herz, mein Herz, mein Herz hat seine Liebe. Groß ist das Meer und der Himmel, doch größer ist mein Herz, und schöner als Perlen und Sterne leuchtet und strahlt meine Liebe. Du kleines, junges Mädchen, komm an mein großes Herz, mein Herz und das Meer und der Himmel vergehen vor lauter Liebe. An die blaue Himmelsdecke, wo die schönen Sterne blinken, möcht ich pressen meine Lippen, pressen wild und stürmisch weinen. Jene Sterne sind die Augen meiner Liebsten tausendfältig, schimmern sie und grüßen freundlich aus der blauen Himmelsdecke. Nach der blauen Himmelsdecke, nach der Augen der Geliebten, heb ich andachtsvoll die Arme, und ich bitte, und ich flehe: Holde Augen, Gnadenlichter, o beseligt meine Seele, lasst mich sterben und erwerben euch und euren ganzen Himmel. Aus den Himmelsaugen droben fallen zitternd goldene Funken durch die Nacht, und meine Seele dehnt sich liebeweit und weiter. O, ihr Himmelsaugen droben, weint euch aus in meiner Seele, das von Lichtern, Sternentränen überfließet meine Seele. Angewiegt von Meereswellen und von träumenden Gedanken lieg ich still in der Kajüte, in dem dunkeln Winkelbette. Durch die offene Luke schau ich, droben hoch die hellen Sterne, die geliebten süßen Augen meiner süßen, vielgeliebten. Die geliebten süßen Augen wachen über meinem Haupte, und sie blinken und sie winken aus der blauen Himmelsdecke. Nach der blauen Himmelsdecke schau ich selig lange Stunden, bis ein weißer Nebelschleier mir verhüllt die lieben Augen. An die bretterne Schiffswand, wo mein träumendes Haupt liegt, branden die Wellen, die wilden Wellen, sie rauschen und murmeln mir heimlich ins Ohr: Betörter Geselle, dein Arm ist kurz und der Himmel ist weit, und die Sterne droben sind fest genagelt mit goldenen Nägeln. Vergebliches Sehnen, vergebliches Seufzen. Das Beste wäre, du schliefest ein. Es träumte mir von einer weiten Heide, weit überdeckt von stillem, weißem Schnee. Und unterm weißen Schnee lag ich begraben und schlief den einsam kalten Todesschlaf. Doch droben aus dem dunkeln Himmel schauten herunter auf mein Grab die Sternenaugen, die süßen Augen, und sie glänzten sieghaft und ruhig heiter. aber voller Liebe. 8. Sturm. Es wütet der Sturm, und er peitscht die Wellen, und die Wellen, wutschäumend und bäumend, türmen sich auf, und es wogen lebendig die weißen Wasserberge, und das Schifflein erklimmt sie, hastig mühsam, und plötzlich stürzt es hinab in schwarze, weitgehende Flutabgründe. O Meer, Mutter der Schönheit, der schaumendstiegenen, Großmutter der Liebe, schöne meiner, schon flattert, leichenwiternd, die weiße, gespenstische Möwe, und wetzt an dem Mastbaum den Schnabel, und lechzt voll Fraßbergier nach dem Herzen, das von Ruhm deiner Tochter ertönt, und das dein Enkel, der kleine Schalk, zum Spielzeug erwählt. Vergebens mein Bitten und Flehen, mein Rufen verhallt im tosenden Sturm, im Schlachtlärm der Winde. Es braust und pfeift und prasselt und heult, wie ein Tollhaus von Tönen. Und zwischendurch hör ich vernehmbar lockende Harfenlaute, Sehnsucht wilden Gesang, seelenschmerzend und seelenzerreißend, und ich erkenne die Stimme. Fern an schottischer Felsenküste, wo das graue Schlöchlein hinausragt, über die bradende See, dort am hochgewölbten Fenster, steht eine schöne, kranke Frau, zartdurchsichtig und marmorblass, und sie spielt die Harfe und singt, und der Wind durchwühlt ihre lange Locken und trägt ihr dunkles Lied über das weite, stürmende Meer. 9. Meeresstille. Meeresstille, ihre Strahlen wirft die Sonne auf das Wasser, und im wogenden Geschmeide zieht das Schiff die grünen Furchen. Bei dem Steuer liegt der Bootsmann auf dem Bauch und schnarchet leise. Bei dem Mastbaum, segelflickend, kauert der beteerte Schiffsjung. Hinterm Schmutze seiner Wangen sprüht es rot, wehmütig sucht es um das breite Maul, und schmerzlich schauen die großen, schönen Augen. Denn der Kapitän steht vor ihm, tobt und flucht und schilt ihn. Spitzbub, Spitzbub, einen Hering hast du aus der Tonne mir gestohlen. Meeresstille, aus den Wellen taucht hervor ein kluges Fischlein, wärmt das Köpfchen in der Sonne, plätschert lustig mit dem Schwänchen. Doch die Möwe aus den Lüften schießt herunter aus das Fischlein, und den raschen Raub im Schnabel schwingt sie sich hinauf ins Blaue. 10. Seegespenst. Ich aber lag am Rande des Schiffes und schaute träumenden Auges hinab in das spiegelklare Wasser und schaute tiefer und tiefer, bis tief im Meeresgrunde, anfangs wie dämmernde Nebel, jedoch allmählich farbenbestimmter, Kirchenkuppel und Türme sich zeigten, und endlich sonnenklar eine ganze Stadt, altertümlich niederländisch und menschenbelebt, bedächtige Männer, schwarz bemäntelt, mit weißen Halskrausen und Ehrenketten und langen Degen und langen Gesichtern, schreiten über den wimmelnden Marktplatz nach dem treppenhohen Rathaus, wo steinerne Käsebilder wacht, halten mit Zepter und Schwert, unferne vor langen Häusereien, wo spiegelblanke Fenster und pyramidisch beschnittene Linden, fallenden seidenrauschende Jungfern, schlanke Leibchen, die Blumengesichter, sittsam umschlossen von schwarzen Mütchen und hervorquellendem Goldhaar, bunte Gesellen in spanischer Tracht, stolzieren vorüber und nicken, bejagte Frauen in braunen, verschollenen Gewändern, Gesangbuch und Rosenkranz in der Hand, eilen trippelnden Schritts nach dem großen Dome, getrieben von Glockengeläute und rauschendem Orgeletten. Mich selbst ergreift des fernen Klangs geheimnisvoller Schauer, unendliches Sehnen, tiefe Wehmut beschleicht mein Herz, mein kaum gehelltes Herz. Mir ist, als würden seine Wunden von lieben Lippen aufgeküßt und täten wieder bluten, heiße, rote Tropfen, die lang und langsam niederfallen auf ein altes Haus, dort unten in der tiefen Meerstadt, auf ein altes, hochgegiebeltes Haus, wo melancholisch einsam untäten am Fenster ein Mädchen sitzt, den Kopf auf den Arm gestützt, wie ein armes, vergessenes Kind. Und ich kenne dich, armes, vergessenes Kind. So tief, mir tief also, verstecktest du dich vor mir, aus kindischer Laune, und konntest nicht mehr herauf, und saßest fremd unter fremden Leuten. Jahrhundertelang, derweilen ich, die Seele voll Gram, auf der ganzen Erde dich suchte, du immer Geliebte, du längst Verlorene, du endlich Gefundene. Ich hab dich gefunden und schaue wieder dein süßes Gesicht, du klugen, treuen Augen, das liebe Lächeln, und nimmer will ich dich wieder verlassen, und ich komme hinab zu dir, und mit ausgebreiteten Armen stürz ich hinab an dein Herz. Aber zur rechten Zeit noch ergriff mich beim Fuß der Kapitän und zog mich vom Schiffsrand und rief ängerlich lächelnd: Doktor, sind Sie des Teufels? 11. Reinigung. Bleib du in deiner Meerstiefe, wahnsinniger Traum, der du einst so manche Nacht mein Herz mit falschem Glück gequält hast, und jetzt als Seespenst sogar am hellen Tag mich bedrohest. Bleib du dort unten in Ewigkeit, und ich werfe noch zu dir hinab all meine Schmerzen und Sünden und die schnellen Kappe der Torheit, die so lange mein Haupt umklingelt und die kalte, gleißende Schlangenhaut der Heuchelei, die mir so lang die Seele umwunden, die kranke Seele, die gottverleugnende, engelverleugnende, unselige Seele. Hoi ho, hoi ho, da kommt der Wind, die Segel auf, sie flattern und schwellen. Über die stillverderbliche Fläche eilet das Schiff, und es jauchzt die befreite Seele. 12. Frieden. Hoch am Himmel stand die Sonne, von weißen Wolken umwogt. Das Meer war still, und sinnend lag ich am Steuer des Schiffes, träumerisch sinnend und halb im Wachen und halb im Schlummer, schaute ich Christus, den Heiland der Welt. Im wallend weißen Gewande wandelt er riesengroß über Land und Meer. Er ragte sein Haupt in den Himmel, die Hände streckte er segnend über Land und Meer, und als ein Herz in der Brust trug er die Sonne, die rote, flammende Sonne. Und das rote, flammende Sonnenherz goss seine Gnadenstrahlen und sein holdes, liebseliges Licht, erleuchtend und wärmend über Land und Meer. Glockenklänge zogen feierlich hin und her, zogen wie Schwäne am Rosenbändern das gleitende Schiff und zogen es spielend ans grüne Ufer, wo Menschen wohnen in hochgetürmter, ragender Stadt. O Friedenswunder, wie still die Stadt, es rührte das dumpfe Geräusch der schwatzenden, schwülen Gewerbe, und durch die reinen, hallenden Straßen wandelten Männchen, weißen gekleidete, Palmzweigtragende. Und wo sich Zweig begegneten, sahen sie sich an, verständnissinnig und schauernd, in Liebe und süßer Entsagung, küßten sie sich auf die Stirne und schauten hinauf nach des Heilands Sonnenherzen, das freudig versöhnend sein rotes Blut hinunterstrahlte, und dreimal selig sprachen sie: Gelobt sei Jesu Christ. Ende von Die Nordsee, 1825 bis 1826, erster Zyklus.